Abschnitt 11 aus Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 50. Kapitel, das Letzte. Was zu erzählen jetzt noch erübrigt, ist in wenigen Worten zu sagen. Noch vor dem Ablaufe von 3 Monaten wurde Rosa Fleming und Harry Maley in der Dorfkirche getraut, welche fortan der Schauplatz der Tätigkeit des jungen Geistlichen sein sollte. An demselben Tage nahmen sie von ihrer neuen und friedlichen Wohnung Besitz. Mrs. Maley schlug ihren Wohnsitz bei ihnen auf, um den Rest ihrer Tage durch die beste Freude zu verschönern, die dem ehrwürdigen Alter zuteil werden kann, den Anblick der Seligkeit der Lieben, deren Bildung und Beglückung die beste Zeit und die besten Kräfte eines wohlverlebten Daseins gewidmet gewesen. Monks wie seine Mutter waren mit dem Vermögen, das sie an sich gerissen, so verschwenderisch umgegangen, dass für den Ersteren und Oliver, wenn der Rest unter beide geteilt wurde, nur 3.000 Pfund übrig blieben. Nach dem Testamente seines Vaters hatte Oliver Anspruch auf das Ganze. Allein Mr. Brownlow, um den älteren Bruder der Mittel nicht zu berauben, ein neues und besseres Leben zu beginnen, schlug eine Teilung vor, womit sich Oliver von ganzem Herzen zufrieden erklärte. Monks begab sich unter Beibehaltung seines angenommenen Namens in die neue Welt, vergeudete rasch das ihm Gelassene, beging neue Verbrechen, saß lange im Kerker und erlag darin endlich einem Anfalle seiner alten Krankheit. In ebenso weiter Ferne von der Heimat starben die noch übrigen Hauptmitglieder von der Bande Faggins. Mr. Brownlow adoptierte Oliver, bezog mit ihm und Frau Bedwin eine vom Pfarrhause nur 1 Meile entfernte Wohnung, befriedigte dadurch den einzigen noch nicht erfüllten Wunsch des warmen und liebevollen Herzens Olivers und half einen kleinen Freundekreis bilden, in welchem ein so vollkommenes Glück wohnte, als es in dieser veränderlichen Welt nur zu finden ist. Bald nach der Verheiratung des jungen Paares kehrte der würdige Doktor nach Chertsey zurück, wo er des Umgangs seiner alten Freunde beraubt, wenn sein Temperament dergleichen zugelassen, missmütig geworden sein und sich in einen Murrkopf verwandelt haben würde, wenn er es anzufangen gewusst hätte. Nachdem er 1 Monate geschwankt, übertrug er sein Geschäft an seinen Gehülfen und siedelte nach dem Wohnorte Maleys hinüber, wo er gärtnerte, pflanzte, fischte, zimmerte und so weiter, und zwar alles mit seiner eigentümlichen Leidenschaftlichkeit, so dass er bald in allem, was er trieb, weit und breit umher eine bedeutende Autorität wurde. Er hatte eine große Freundschaft für Mr. Grimwig gefasst, welche von dem exzentrischen Gentleman mit ebenso großer Wärme erwidert wurde. Grimwig besucht ihn daher häufig und pflanzt, fischt und zimmert mit, jedoch stets auf eine eigentümliche und bislang unbekannte Weise. Er behauptet indes stets bei seiner Lieblingsbeteuerung, dass es die richtige sei. An Sonntagen verfehlt er nie, dem jungen Geistlichen in das Angesicht die Predigt zu kritisieren und versichert Mr. Losburn hinterher in strengstem Vertrauen, sie wäre nach seinem Urteile eine ganz vortreffliche Arbeit gewesen. Er hielte es indes für gut, nichts davon zu sagen. Es ist eine stehende und große Lieblingsergötzlichkeit Mr. Brownlows, ihn mit seiner alten Oliver betreffenden Prophezeiung aufzuziehen und an den Abend zu erinnern, an welchem sie die Uhr auf den zwischen ihnen stehenden Tisch gelegt hatten und des Knaben Rückkehr erwarteten. Allein Grimwig erklärt dann ohne Ausnahme, dass er in der Hauptsache doch recht gehabt habe, denn Oliver wäre eben nicht zurückgekommen, welche Bemerkung von seiner Seite jedes Mal belacht wird, was seine gute Laune noch verbessert. Mr. Claypole wurde begnadigt, weil er wider den Juden als Zeuge aufgetreten, er achtete sein Handwerk nicht für so sicher, als er es wünschen mochte, und war eine Weile in Verlegenheit, wie er ohne zu viel Arbeit seinen Lebensunterhalt gewinnen sollte. Er hat nach reiflicher Überlegung das Geschäft eines Angebers begonnen, das ihn sehr gentil ernährt. Er geht nämlich sonntags während des Gottesdienstes mit Charlotte anständig gekleidet aus. Die Dame singt an den Türen menschenfreundlicher Wirte in Ohnmacht. Der Herr lässt Branntwein für sie geben, um sie wieder ins Bewusstsein zurückzurufen, bringt am folgenden Tage die Sabbatsverletzung zur Anzeige und steckt die Hälfte der Strafe ein, welche der Wirt bezahlen muss. Bisweilen wird Mr. Claypole selbst ohnmächtig, das Ergebnis ist aber dasselbe. Mr. und Mrs. Bumble versanken ihrer Stellen beraubt allmählich in großes Elend und Dürftigkeit und wurden endlich als Arme in dasselbe Verpflegungshaus des Kirchspiels aufgenommen, in welchem sie einst geherrscht hatten. Man hat Mr. Bumble sagen hören, dass er bei dieser Umkehr und Erniedrigung nicht einmal Mut und Lust habe, für die Trennung von seiner Frau dankbar zu sein. Mr. Giles und Brittles bekleiden fortwährend ihre alten Ämter und Würden, nur ist der erstere kahl und der letztgenannte Knabe vollkommen grau geworden. Sie schlafen im Pfarrhause, widmen aber ihre Aufmerksamkeiten den Bewohnern desselben, Oliver, Brownlow und Losburn, so gleichmäßig, dass die Leute im Dorf niemals haben erforschen können, wem sie eigentlich dienen. Master Charles Bates, erschüttert durch Sykes' Verbrechen, geriet auf den Gedanken, ob ein rechtschaffenes Leben nicht am Ende doch noch das Beste wäre, überlegte, kam zu dem Schlusse, dass dem so sei, und nahm sich vor, den Pfad der Tugend zu erwählen. Es wurde ihm eine Zeit lang äußerst schwer. Er litt nicht wenig dabei, allein es gelang ihm endlich, da er einen zufriedenen und festen Sinn besaß. Er ging in saure Dienste bei einem Pächter, darauf bei einem Fuhrmanne und ist gegenwärtig der munterste junge Viehhändler in ganz Northamptonshire. Und nun am Schlusse beginnt mir die Hand, welche dies niederschreibt, zu beben, und gern spenn ich den Faden meiner Erzählung noch ein wenig länger aus, verweilte so gern noch bei einigen der mir teuer gewordenen, in deren geistigem Umgang ich mich so lange bewegt, um ihr Glück durch den Versuch seiner Schilderung zu teilen. Ich möchte Rosa Maylie schildern in der ganzen Blüte und Anmut der jungen Gattin, wie sie auf ihren abgeschiedenen Lebensfahrt ein so mildes und schönes Licht warf, dass auf alle mit ihr ihn Wandelnde fiel und in ihre Herzen leuchtete. Ich möchte sie schildern, als das Leben und die Lust des traulichen Kreises am Kamine und der froh in der Sommerlaube versammelten. Ich möchte ihr folgen mittags im Sonnenglanze und vernehmen den sanften Ton ihrer süßen Stimme bei Spaziergängen an den mondhellen Abenden. Sie schauen bei ihren stillen Wohltätigkeitswanderungen und im Hause, wie sie lächelnd und unermüdet ihre häuslichen Pflichten erfüllt, möchte ihr Glück und das des Kindes ihrer hinübergegangenen Schwester malen, genossen in gegenseitiger Liebe, in wehmütig süßen Gedanken an so traurig verlorene Teure, möchte vor mir hinzaubern die fröhlich sie umspielenden, munter geschwätzigen Kleinen, möchte mir zurückrufen den Ton ihres frohen Gelächters, die Freudenträne in ihren sanften blauen Augen, ihr holdes Lächeln, ihre verständige Rede. Jeden Blick, jedes Wort. Wie Mr. Brownlow seinen angenommenen Sohn von einem Fortschritte in Kenntnissen aller Art zum andern führte und ihn, je mehr er sich entwickelte, immer lieber gewann, wie er in seinem Antlitze die Züge der Geliebten seiner Jugend suchte und mehr fand, wie sich die beiden durch Missgeschick geprüften Weisen der Lehren desselben erinnert und sie durch Milde und Nachsicht und Liebe gegen andere übten unter inbrünstigem Danke gegen den Gott, der sie beschützt und gerettet, das alles braucht nicht erzählt zu werden, denn ich habe gesagt, dass sie wahrhaft glücklich waren und ohne echte innige Menschenliebe, ohne Dankbarkeit gegen ihn im Herzen, dessen Gesetzbuch Gnade heißt und Erbarmen und der die Liebe selbst ist gegen alles, was Odem hat, kann wahres Glück nimmer gewonnen werden. Neben dem Altare der alten Dorfkirche erblickt man eine weiße Marmortafel, auf welcher nur das eine Wort Agnes eingegraben ist. In dem Grabgewölbe darunter befindet sich kein Sarg und mögen noch viele, viele Jahre vergehen, ehe ein zweiter Name hinzugefügt wird. Doch wenn die Geister der Toten zur Erde zurückkehren, die durch Liebe über das Grab hinausreichende Liebe geheiligten Stätten zu besuchen, die Wohnstätten derer, die sie in ihrem Leben kannten, so glaube ich, dass der Schatten des armen Mädchens oft, oft das hehre Mädchen umschwebt. Obwohl es sich in einer Kirche befindet und obwohl sie schwach war, und vom rechten Pfade abirrte. Ende. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 30. August 2024. Ende von Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts.